ganze Kunst. Deine Hände sanft berühren mein Sein. Wir machen Magie, ich will nur mehr. Es gibt kein Ende, Liebe, ohne Ende. Jeden Moment leben wir in Frieden. Kunst.